Das dritte Treffen der Aktivisten der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-wook der koreanischen Volksarmee fand am 2. und 3. August in Pyongyang, der Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Korea, statt. Am Treffen beteiligten sich die vorbildlichen Kommandeure und Soldaten der Einheiten der Truppen aller Ebenen, die mit den Titeln 7. Regiment unter Oh Jung-wook der koreanischen Volksarmee fand am 2. und 3. August in Pyongyang, der Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Korea, statt. Am Treffen beteiligten sich die vorbildlichen Kommandeure und Soldaten der Einheiten der Truppen aller Ebenen, die mit den Titeln 7. Regiment unter Oh Jung-wook, Gardetruppe und Rotes Banner der drei Revolutionen ausgezeichnet wurden, sowie die verdienstvollen Funktionäre, die zur Entwicklung der Massenbewegung der Armee beitrugen. Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, erschien auf der Tribüne. Alle Teilnehmer des Treffens begrüßten ihn mit stürmischen Hochrufen. Die Kader der koreanischen Volksarmee wie Pang Byung-so und die vorbildlichen Funktionäre und Soldaten bei der Massenbewegung nahmen auf der Tribüne ihre Plätze. Marschall Kim Jong-un hielt die Eröffnungsrede. Darin unterstrich er, die ganze Partei, die ganze Armee und das gesamte Volk unternehmen einen kräftigen gesamtnationalen Generalmarsch zum auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegten großen Ziel und schaffen tagtäglich Heldenmythen, die die Welt in Erstaunen setzen. In dieser pulsierenden Zeit findet das dritte Treffen der Aktivisten der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-wook der koreanischen Volksarmee statt. Die Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-wook sei ein erhabenes Erbe der revolutionären Streitkräfte Koreas, das von den Führungsverdiensten vom Genossen Kim Jong-il um den Aufbau der Armee der Partei zeuge, sowie ein allmächtiges Schwert für die Verstärkung der Militärkraft. Dann sandte Kim Jong-un den Teilnehmern des Treffens und allen Offizieren und Soldaten der Volksarmee, die an der vordersten Front des Heimatlandes ihre heilige Mission und Pflicht, die ihnen die Partei, die Revolution und die Epoche gaben, treu erfüllen und zur allseitigen Verstärkung der politisch-ideologischen und militärtechnischen Macht der revolutionären Streitkräfte Koreas beitrugen, herzlichste Glückwünsche und kämpferische Grüße. Weiter hob er hervor: Es sei ein fester Wille und Entschluss der Partei der Arbeit Koreas, durch die glänzende Fortsetzung und Weiterentwicklung der Massenbewegung der Armee, auf die die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il großen Wert gelegt hätten, die größte Blütezeit der Verstärkung der Militärkraft einzuleiten. Das Treffen der Aktivisten der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-wook sei als das erste Treffen der Volksarmee nach dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas einberufen worden. Das Ziel bestehe darin, die Idee und die Führungsverdienste vom Genossen Kim Jong-il um die Massenbewegung ewig zu glorifizieren, im Einklang mit den Forderungen des Zeitalters und der voranschreitenden Revolution bei der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-wook und der Bewegung um den Titel Gardetruppe eine neue Wende einzuleiten, dadurch alle Truppen ins 7. Regiment aus der Zeit des antijapanischen Kampfes und die Gardetruppen aus der Kriegszeit zu verwandeln und mit Hilfe der Volksarmee die Partei und die Revolution zu verteidigen und den endgültigen Sieg herbeizuführen. Kim Jong-un äußerte seine Erwartung, dass dieses Treffen einen großen Beitrag dazu leisten würde und dem Banner der Umgestaltung der ganzen Armee getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, die Volksarmee in eine Elitearmee für die Verteidigung der Partei und der Revolution zu verwandeln und einen neuen Meilenstein für die Verstärkung der Militärkraft zu legen, und erklärte die Eröffnung des dritten Treffens der Aktivisten der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-wook. Auf dem Treffen hielt der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, ein Referat. Im Anschluss daran gab es Reden. Auf dem Treffen hielt Marschall Kim Jong-un eine programmatische Rede. Er hob hervor, dieses Treffen sei ein epokaler Anlass dazu, die unvergängliche Idee und die Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Massenbewegung der Armee standhaft zu verteidigen, diese im Einklang mit den Forderungen des Zeitalters und der voranschreitenden Revolution weiter zu vertiefen und zu entwickeln und dadurch die ganze Armee zum 7. Regiment unter Oh Jung-wook von heute zu verstärken, das die Partei und die Revolution mit Todesverachtung verteidige. dann gab er seiner festen Überzeugung davon Ausdruck, dass die Teilnehmer des Treffens die Flammen der Massenbewegung heftig lodern lassen und alle Offiziere und Soldaten der Volksarmee zu den wahren Kämpfern der Songun-Revolution entwickeln werde. Danach erklärt er einige aktuelle Fragen bei der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-hup. Er redete wie folgt. Die Volksarmee hat heute eine ehrenvolle Aufgabe dazu, durch die allseitige Verstärkung ihrer politisch-militärischen Macht den Geist des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas zu verteidigen und den endgültigen Sieg der koreanischen Revolution herbeizuführen. Wenn die Volksarmee ihrer heiligen Mission und Pflicht gerecht werden will, soll sie der Forderung der Periode des großen Sprungs bei der Erfüllung der koreanischen revolutionären Sache entsprechend die Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-hup auf eine neue höhere Stufe bringen und entwickeln. Die Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-hup ist die Generallinie für den Aufbau der Armee und der Partei. Diese Bewegung ist die höchste Massenbewegung, die die epochalen Forderungen der Gegenwart widerspiegelt. Erst wenn die Volksarmee die Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-hup für die Erreichung des Endziels beim Aufbau der Armee der Partei kräftig entfaltet, kann sie ein herrliches Ansehen als Armee der Partei annehmen und die Tradition der Verteidigung der Partei und der Revolution von Generation zu Generation glorifizieren. Es ist das Vorhaben der Partei, den Trompetenschall des 7. Regiments unter Oh Jung-hup aus der Zeit des antijapanischen Kampfes in der ganzen Armee laut erklingen zu lassen und dadurch gemäß den Forderungen des Zeitalters und der voranschreitenden Revolution eine neue Geschichte der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-hup zu schreiben. So stellte Kim Jong-un eine kämpferische Losung auf, dass die ganze Armee das 7. Regiment aus der Zeit des antijapanischen Kampfes und die Gardetruppe aus der Kriegszeit werden solle. Er fuhr fort. Für die zügige Entfaltung der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-hup ist es wichtig, für den Aufbau einer politisch, ideologisch und moralisch starken Armee die erstrangige Kraft einzusetzen. Die Partei der Arbeit Koreas räumte beim Aufbau und der Tätigkeit der Armee der Ideologie den Vorrang ein und trug Kraft der Ideologie stets den Sieg davon. Es ist der feste Entschluss der Partei, mit Ideologie und Moral als Triebkraft eine revolutionäre Armee der Partei aufzubauen. Im Einklang mit der Forderung der Umgestaltung der ganzen Armee getreu den Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus, soll man die parteipolitische Arbeit verbessern und intensivieren und die Volksarmee in eine avantgardistische Formation des Credos und der Moral- und Pflichttreue verwandeln, die von einer einheitlichen Ideologie der Partei durchdrungen ist und dem Armeeführungssystem der Partei treu bleibt. Alle Truppen sollen zu den uneinnehmbaren Bollwerken werden, die mit dem Hof des Setka der Partei verbunden sind. Die Funktionäre und Soldaten sollen zu den starken Personen in Hinsichten auf Ideologie und Credo herangebildet werden, die unter Führung der Partei unbeirrt den langen Weg der Songun-Revolution beschreiten. In den Truppen soll eine revolutionäre militärische Disziplin dazu hergestellt werden, sich nach dem Befehl der Partei einheitlich zu bewegen und die Befehle und Anordnungen der Partei um jeden Preis durchzusetzen. Die politisch-ideologische Arbeit mit den Angehörigen der Volksarmee soll intensiv und zielbewusst durchgeführt werden. Man soll die 5-Punkte-Erziehung, bei der die Erziehung zur Erhabenheit der Staatsführer Koreas den Kern bildet, in verschiedenen Formen und Methoden durchführen. Dadurch sind die Armeeangehörigen zu den wahren Revolutionären, die die von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il hinterlassenen Hinweise und die Parteipolitik unbedingt durchsetzen, sowie zu den stärksten Personen in Credo, Moral und Schäfertum zu entwickeln, die die glühende Vaterlandsliebe, das konsequente antiimperialistische Klassenbewusstsein und die kommunistische moralische Anschauung besitzen. Bei der ideologischen Arbeit soll das Hauptaugenmerk darauf gerichtet werden, alle Funktionäre und Soldaten in die Kim Il-sungistisch-Kim Jong-ilistischen Eliten zu verwandeln, die den revolutionären Geist von Baekdu verkörpern. Angesichts der feindlichen Umtriebe zur ideologisch-kulturellen Infiltration und zum Shisha-Krieg soll man die revolutionäre Wachsamkeit weiter erhöhen und in der ganzen Armee einen revolutionären Lebensstil und eine moralische Atmosphäre allseitig schaffen. Für die energische Entfaltung der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-hup ist es ferner wichtig, bei der Organisierung und Durchführung aller Arbeiten das Gewicht auf die Vervollkommnung der Kampfbereitschaft zu legen. Die Volksarmee soll es für wichtig halten, die Übungen unter kriegsnahen Umständen durchzuführen und diese zu verwissenschaftlichen und zu modernisieren. Alle Funktionäre und Soldaten sollen mit der eigenschöpferischen Militäridee der Partei der Arbeit Koreas ausgerüstet werden. Man soll die Flammen der Übungsrevolution heftiger lodern lassen, unter kriegsnahen Umständen die praktischen Manöver und die praktischen Gehirnübungen intensiv durchführen und die stetige Kampfbereitschaft der Waffen und Kampf- und technischen Ausrüstungen aufrechterhalten. Die eiserne Disziplin ist lebenswichtig für die Volksarmee. Durch die Einführung der Methode der antijapanischen Partisanen für die Kommandierung und Verwaltung der Truppen soll man eine strenge militärische Disziplin herstellen und das reguläre Antlitz konsequent wahren. Bei der Arbeit für die Lösung der Frage über das Soldatenleben soll eine Wende eingeleitet werden. Man soll die Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Sung-up und die Bewegung für die Verteidigung und Glorifizierung dieses Titels gleichzeitig zügig entfalten. Die Truppen, die mit dem Titel 7. Regiment unter Oh Sung-up ausgezeichnet wurden, sollen für die Bewegung um das rote Banner der drei Revolutionen große Kraft einsetzen und damit die Erfolge der ersten Bewegung durch die Erfolge bei drei Revolutionen bestätigen. Im Rahmen der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Sung-up soll die Gardetruppenbewegung entfaltet werden. Das Ziel der Bewegung besteht darin, konsequente politisch-ideologische, militärtechnische und materielle Vorbereitungen zu treffen, damit man dem modernen Krieg gewachsen sein kann. Die Truppen der Volksarmee sollen im Kampf für die Verwirklichung der Konzeptionen der Partei ausgezeichnete Heldentaten vollbringen. Die Angehörigen der Volksarmee sollen die glänzende Geschichte und Tradition der todesmutigen Verteidigung und der hartnäckigen Durchsetzung fortsetzen und bei der Verteidigung des Vaterlandes und dem Aufbau des starken sozialistischen Staates Gardisten werden. Man muss die Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Sung-up zur eigenen Sache der Soldaten machen und dafür sorgen, dass wie in den 1970er Jahren eine heiße Atmosphäre der Massenbewegung in der ganzen Armee herrscht. Die Funktionäre und Soldaten sollen sich mit dem Wesen und Ziel und der Lebenskraft dieser Bewegung gründlich vertraut machen. So sollen alle an der Massenbewegung aktiv teilnehmen. Kim Jong-un erklärte konkrete Aufgaben und Wege zur kräftigen Entfaltung der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Sung-up. Dabei verwies er auf verschiedene Fragen, darunter die optimale Organisierung der Arbeit für die Schaffung und Verallgemeinerung der vorbildlichen Einheiten, die zügige Entfaltung der Bewegung für Einholen, Nacheifern und Erfahrungsaustausch und die Schaffung einer heißen Atmosphäre des kollektivistischen Wettbewerbs in der ganzen Armee, die Hochhaltung des Banners der Priorität der Entwicklung mit eigener Kraft und die Intensivierung der parteilichen Leitung. Er sprach, himmelhoch sei der revolutionäre Geist der Armee und des Volkes der TVRK, die nach den grandiosen Konzeptionen für die Verwirklichung der koreanischen Revolution, die auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegt worden seien, für den endgültigen Sieg voranschreiten. Und das Heimatland habe eine glänzende Zukunft. Dieses Treffen würde als ein Treffen zum Generalmarsch und zur Generalmobilmachung in der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Sung-up eine durchgreifende Wende herbeiführen und die ganze Armee zur Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages aufrütteln und somit in die Geschichte des Aufbaus der Armee der TVRK ewig eingehen. Unsere Sache sei gerecht, betonte Kim Jong-un und fuhr fort. Der Weg der starken revolutionären Armee von Paek Do-san, die mit der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Sung-up als Generallinie für den Aufbau der Armee der Partei energisch voranschreite, sei immer mit Sieg und Ruhm gekrönt. Kim Jong-un betonte, er sei überzeugt davon, dass die Volksarmee das Feuer der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Sung-up und der Gardentruppenbewegung heftig auflodern lassen und somit die heilige Mission und Aufgabe, die das Zeitalter und die Revolution ihnen gaben, ausgezeichnet erfüllen werde. Kim Jong-un rief alle Teilnehmer des Treffens aktiv dazu auf, sich zur Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Sung-up und zur Gardentruppenbewegung wie ein Mann zu erheben, dabei den zeitverbundenen Geist in der Maljima-Ära zu schaffen und sich für den endgültigen Sieg der Sache der koreanischen Revolution tatkräftig einzusetzen. Auf dem Treffen wurde dann ein Eidschreiben an Marschall Kim Jong-un angenommen. Kim Jong-un hielt eine Abschlussrede. Er verwies darauf, dass alle Teilnehmer des Treffens in der aktiven Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-up und in der Gartentruppenbewegung als Zünder und Fackel in der ganzen Armee das Feuer der Massenbewegungen heftig auflodern lassen sollten. Dank der Idee des Genossen Kim Jong-il über Massenbewegung und seinen Verdiensten und dank der bewährten Führung unserer Partei, die die koreanische Massenbewegung zu einer höheren Etappe entwickle, würde der Tag des endgültigen Sieges der Sache der Songun-Revolution sicher schneller heranrücken. Kim Jong-un äußerte seine feste Überzeugung davon, dass sich alle Teilnehmer des Treffens mit dem revolutionären Geist von Baekdu für die Einleitung der größten Blütezeit wie ein Mann erheben und bei der Schreibung einer neuen Geschichte für Schutz der Partei und Revolution ihrer Mission und Aufgabe vollauf gerecht werden. Dann erklärte er den Abschluss des dritten Treffens der Aktivisten der Bewegung um den Titel 7. Regiment unter Oh Jung-up der koreanischen Volksarmee. Kim Jong-un erwiderte winkend den begeisterten Jubel aller Teilnehmer des Treffens.